Mit wem spreche ich denn da? Hallo? Hallo? Wer ist da? Hier ist Gundalf. Und Hobel. Hobel und Gundalf? Ja. Cool. Ja. Bist du Knobel? Ich bin Hobel. Ah, ich bin Hobelmann. Du bist Knobel. Wir haben noch 25 Minuten. Was ist denn? Ich wollte nur mal gucken. Was ey, Digga, ey, Digga. Hm? Was ist denn eigentlich mit den Teilen von letztes Mal, die du mir geben wolltest? Knapp, muss ich noch an meine Oma verkaufen. Wie an deine Oma verkaufen? Seit wann raucht deine Oma Crack? Ja. Weiß ich so, seit ein paar Tagen. Seit ein paar Tagen? Ja. Und geht's ihr gut? Ja, dann geht's wieder gut. Ja? Ja, wunderbar. Okay, wann können wir uns damit wieder treffen, Erwin? Ach, du Gunda, das wird schlecht. Wie schlecht? Okay, tschüss. Tschüss. Lol.